Gedicht 36 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Als wir zuerst in Liebe uns gefunden, da hab ich nicht mit Marmor drauf gebaut. Konnt sie denn dauern wollen, eine Liebe, die also schwebte zwischen Leid und Leid? Nein, ich erbebte, jedem Licht misstrauend, das mir den Pfad vergolden wollt, und wagte auch, nicht um Fingersbreit mich vorzulehnen. Zwar wurd ich stark und ruhig seit der Zeit, und doch will Gott wohl, dass ich immer wieder mich ängste, die verschlungenen Hände möchten nicht ewig halten. Dieser unser Kuss müsst einmal zwischen kalt gewordenen Lippen zu Boden sinken, gleich wie herrenlos. Sei Trug, o Liebe, wenn, um einen Eid zu halten, er ein Glück verlieren müsste, das einstens ihm sein Lebensstern verhieß. Ende von Gedicht 36.